Kennst du diesen Ort, an dem ich einfach sitze? Ich sehe in die Wolken bei tiefer Nacht. Was glaubst du, mach ich hier? Ich flüchte vor mir selbst. Ich suche einen Ausweg, den es nicht gibt. Ich zwinge mich zum Lachen, will mein Leben löschen und es überspielen mit schönen Momenten. Ob es mir gelingt, ist mir gerade egal, denn es geht mir gut, wenn ich flüchte. Kennst du diesen Ort, an dem ich einfach sitze? Ich sehe in die Wolken bei tiefer Nacht. Was glaubst du, mach ich hier? Ich flüchte vor mir selbst. Ich suche einen Ausweg, den es nicht gibt. Ich zwinge mich zum Lachen, will mein Leben löschen und es überspielen mit schönen Momenten. Ob es mir gelingt, ist mir gerade egal, denn es geht mir gut, wenn ich flüchte.